Mit unseren Leistungen verbinden wir die wissenschaftliche technische Revolution mit den Vorzügen des Sozialismus, dem Ausbau unserer Sozialpolitik, und zugleich stellen wir unter Beweis, dass das Triumphgeschrei westlicher Medien über das Scheitern sozialistischer Gesellschaftskonzeptionen nicht das Geld wert ist, wofür es ausgegeben wird. Den Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Diese alte Erkenntnis der deutschen Arbeiterbewegung findet durch die große Initiative der Werkteilung der Deutschen Demokratischen Republik ihre aktuelle Bestätigung. Das menschliche Antlitz des Sozialismus lässt sich nicht durch jene entstellen, die den kapitalistischen Hochboden geradezu als normal empfinden, dass Massenarbeitslosigkeit, Wohnungsnot und neue Armut ihr freies System kennzeichnen. Der Sozialismus, liebe Freunde und Genossen, ist die einzige Gesellschaftsordnung, in der der Mensch Mensch sein kann, in der menschliche Arbeit und Initiative nicht missbraucht werden, sondern zum Wohle des Menschen wirksam wird. Das ist die Wahrheit über die Werte unseres Lebens und unseres Kampfes. Dafür haben wir der Weimarer Republik gekämpft und auch im Widerstand gegen den Hitlerfaschismus. So haben wir nach dem furchtbaren Ereignis des Zweiten Weltkrieges in der Deutschen Demokratischen Republik ein neues Leben aufgebaut, und so gestalten wir weiterhin die entwickelte sozialistische Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik. Erich Honecker im Erfurter Kombinat Mikroelektronik. Unterdessen versuchen weiterhin unzählig von Honeckers Landsleuten dem Lauf des real vegetierenden Sozialismus zu entgehen. Immer noch sind die Vertretungen der Bundesrepublik, die ständige in Ost-Berlin und die diplomatische in Budapest, voll von Bürgern der DDR, die ihr Heil im Westen suchen, wagemutig oft und oft erfüllt von Illusionen. Nach Warschau. Die Bemühungen um die Lösung der Regierungskrise gingen auch heute weiter. Entscheidende Bedeutung könnte die Erklärung Wałęsas zukommen, dass er zur Bildung einer Koalitionsregierung bereit sei, in der die PVAP die für die Sicherheit Polens wichtigen Ministerien behalten könnte. Unser Korrespondent Gerd Baumgarten berichtet. Von Roman Malinowski, dem Vorsitzenden der Bauernpartei, den der resignierende 12-Tage-Premier ohne Kabinett Czesław Kiszczak noch gestern Abend als seinen Nachfolger empfohlen hatte, ist schon seit den frühen Abendstunden des heutigen Tages, mithin keine 24 Stunden später, kaum noch die Rede. Abgesehen davon, dass seine engsten Parteifreunde bezweifeln, dass er den Auftrag zur Regierungsbildung überhaupt angenommen hätte, pfeifen es in Warschau inzwischen die Spatzen von den Dächern, dass er noch geringere Chancen als Kiszczak hätte, im Sejm, dem polnischen Abgeordnetenhaus, die Zustimmung der Mehrheit zu finden. Das große Neue, alle Gespräche beherrschende und beflügelnde Thema bildet vielmehr nun die Frage, ob Lech Wałęsa ernstlich als neuer Regierungschef in Frage kommt oder nicht. Schuld am jähen Aufkommen dieses sensationellen Gesprächsstoffs ist sein engster Mitarbeiter und persönlicher Sekretär, der Senator Jaroslaw Kaczynski. Er hatte im Laufe des Nachmittags davon gesprochen, für die Solidarität komme nur die Zusammenarbeit mit den reformorientierten Kräften aus den anderen Parteien in einer gemeinsamen Regierung in Betracht. In einem solchen neuen Bündnis der Reformkräfte würde die Solidarität bzw. deren parlamentarische Vertretung aber in jedem Falle die stärkste Fraktion bilden. Daher könne auch nur ihr das Recht zukommen, den Regierungschef zu stellen. Und für dieses Amt schlage er, Kaczynski, seinen Chef Lech Wałęsa vor, da nur der über die in einer dramatischen Krisensituation wie der gegenwärtigen erforderliche Autorität bei den Massen des Volkes verfüge. Der angesprochene Chef hat sich wiederum nur kurze Zeit später auch nicht lange nötigen lassen, sondern seinerseits erklärt, er sei bereit, die Leitung der neuen Regierung zu übernehmen, falls die Mehrheit der Bevölkerung Polens diesen Wunsch erkennen lasse. Er selbst allerdings, so fügte der Danziger Arbeiterführer hinzu, würde auf dem Platze des Regierungschefs lieber einen anderen Politiker aus der Solidarität sehen. Das ist wohl auch die Ansicht der meisten anderen Wortführer aus dem Lager der Opposition. Denn sie fürchten, dass in der augenblicklichen Lage Polens nahezu unersetzliche Ansehen Lech Wałęsas könnte im Ringen um bessere Lebensumstände über kurz oder lang zwischen den Interessengruppen zerrieben werden. Die Bereitschaft Wałęsas, die Leitung der polnischen Regierung zu übernehmen, war aber nur die eine Sensation des heutigen Abends. Die zweite folgte auf dem Fuße. In einer weiteren Erklärung aus Danzig sprach der Vorsitzende der Solidarität nunmehr klar und deutlich davon, dass in einer von ihm oder einem anderen Politiker der Opposition geführten Regierung einige Ressorts, so wörtlich, auch von Angehörigen der kommunistischen PZPR verwaltet werden könnten. Sie wurden dann auch wörtlich genannt, obwohl jeder im Lande diese beiden Ressorts seit langem kennt. Verteidigung und der im Innenministerium zusammengefasste Sicherheitsapparat. Das wären also sämtliche bewaffneten Streitkräfte des Landes und damit eine Situation, die von der bisher in Polen gewohnten nicht einmal abweichen würde. Seit Jahren schon ist die politische Zustimmung des Volkes auf der Seite der Opposition, während sich die Waffen in den Händen der Kommunisten befinden. In Polen ist nach den Worten des neuen kommunistischen Parteichefs Rakowski ein Machtkampf ausgebrochen. Von seinem Ausgang hänge auch die künftige Rolle der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei ab, sagte Rakowski heute in Warschau. Unterdessen warnte ZK-Sekretär Wiatr die Opposition mit dem Hinweis, der für morgen erwartete förmliche Rücktritt von Ministerpräsident Kiszczak bedeute nicht, dass die Kommunisten nach 45 Jahren an der Macht die Kontrolle der Regierung aufgeben wollten. Zuvor hatte sich der Weg für eine nicht kommunistisch geführte Regierung eröffnet, nachdem die Abgeordneten der Bauern und der Demokratischen Partei sich in getrennten Fraktionssitzungen für entsprechende Vorschläge von Arbeiterführer Wałęsa ausgesprochen hatten. Wałęsa hatte gestern die Möglichkeit angedeutet, dass er selbst das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen könnte. Mit dem Hinweis auf erhebliche Leistungen der Bundesrepublik an Polen nach Abschluss des Warschauer Vertrages von 1970 hat die Bundesregierung heute auf kritische Worte des Primas der polnischen Katholiken, Kardinal Glemp, reagiert. Der Kardinal hatte in seiner Predigt betont, die schlechte Wirtschaftslage Polens sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass den Polen Reparationszahlungen und zivilrechtliche Entschädigungen für Kriegsverluste vorenthalten worden seien. In Bonn meinte dazu Regierungssprecher Schmülling, derartige Wünsche oder Vorwürfe gebe es nicht das erste Mal von polnischer Seite. Grundsätzlich müsse aber auf das Londoner Schuldenabkommen von 1954 verwiesen werden, wonach Einzelleistungen vor Abschluss eines Friedensvertrages ausgeschlossen seien. Die Bundesrepublik habe nach einer Übersicht des Finanzministers nichtsdestotrotz bisher 28 Milliarden Mark an Wiedergutmachung für Menschen in Osteuropa gezahlt. Die Bundesregierung hat heute offiziell den Eingang einer telefonischen Reaktion aus Ost-Berlin auf den Brief von Bundeskanzler Kohl an DDR-Staats- und Parteichef Honecker bestätigt. Zum Inhalt teilte Regierungssprecher Schmülling nichts mit, da die Regierungen in Bonn und Ost-Berlin absolutes Stillschweigen vereinbart hätten. Unterdessen hat die DDR heute in der bislang schärfsten Form Protest gegen die Betreuung ihrer Bürger in der Botschaft der Bundesrepublik in Budapest eingelegt. Dazu wurde der Leiter der Ständigen Vertretung Bonns in Ost-Berlin, Berthele, ins Außenministerium der DDR berufen. Ihm wurde erklärt, dass Bonn keinerlei Rechte habe, Obhutspflichten gegenüber Bürgern der DDR wahrzunehmen. Bundeskanzler Kohl hat heute seine Bereitschaft zu Kontakten mit Ost-Berlin bekräftigt, um das Problem der ausreisewilligen DDR-Bürger zu lösen. Es liege nicht im Interesse der Bundesrepublik, eine Situation entstehen zu lassen, die irreparable Konsequenzen haben könne, betonte der Kanzler in seinem österreichischen Urlaubsort gegenüber der ARD. Er äußerte die Hoffnung, dass das Flüchtlingsproblem in Ost-Berlin und Budapest bald gelöst werden könne. Allerdings müsse sich auch die Gesamtsituation in der DDR verändern, denn auch dort wollten die Menschen mehr Perestroika, mehr Öffnung und mehr Chancen. Die Lage in der Ständigen Vertretung Bonns in Ost-Berlin ist nach wie vor unverändert. In dem Gebäude befinden sich 116 Frauen, Männer und Kinder. In der Botschaft der Bundesrepublik in Budapest halten sich 171 Zufluchtsuchende auf, nachdem im Laufe des Tages 10 DDR-Bürger die Mission verließen. Sie sollen in ihre Heimat zurückgekehrt sein. Außerdem sind in der ungarischen Hauptstadt 200 Ausreisewillige in einer neu eröffneten Beratungs- und Hilfsstelle der katholischen Kirche untergebracht. An der ungarisch-österreichischen Grenze sind bisher nach offiziellen Angaben mindestens 4.000 bis 5.000 DDR-Flüchtlinge bei Fluchtversuchen gefasst worden. Allein in diesem Jahr seien bis zum Monat Juli 2.213 Menschen aus der DDR bei versuchten illegalen Grenzübertritten festgenommen worden, erklärten heute zwei hochrangige Offiziere der ungarischen Grenztruppen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Nach ihren Angaben versuchen seit Anfang August täglich 100 bis 200 DDR-Bürger nach Österreich zu gelangen. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die Grünen haben die Bundesregierung aufgefordert, zum 50. Jahrestag des Einmarschs deutscher Truppen in Polen am 1. September die Initiative zu einem Friedensvertrag der vier Siegermächte mit den beiden deutschen Staaten zu ergreifen. Darin müsse sowohl die polnische Westgrenze als auch die Existenz zweier deutscher Staaten definitiv anerkannt werden, verlangte die Fraktionssprecherin der Grünen im Bundestag Vollmer heute in Bonn. Der Grünen-Vorstandssprecher Füchs warf der Bundesregierung vor, angesichts dieses historischen Datums zu versagen. Der 1. September 1989 sollte in Erinnerung an den Kriegsbeginn vor 50 Jahren nach Auffassung des Vorsitzenden der katholischen deutschen Bischofskonferenz Lehmann als ein Tag des Nachdenkens und der Trauer begangen werden. Dieser furchtbare Krieg, der Millionen Tote gefordert habe und vor einem beispiellosen Völkermord an den Juden begleitet worden sei, habe die Erkenntnis gebracht, dass es nie wieder Krieg geben dürfe, heißt es in einer Erklärung, die heute in Bonn veröffentlicht wurde. Als erste kommunistische Partei des Ostblocklandes hat sich heute die ungarische Sozialistische Arbeiterpartei, USAP, vom Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei am 21. August 1968 distanziert. In einer von der amtlichen Nachrichtenagentur MTI verbreiteten Erklärung des Politbüros der USAP hieß es: Die heutige Parteiführung identifiziere sich nicht mit der militärischen Intervention vor 21 Jahren. Zugleich wurde betont, dass die Bewertung der Ereignisse von 1968 Sache des tschechoslowakischen Volkes und der Kommunistischen Partei der CSSR sei. Die amtliche Nachrichtenagentur der Tschechoslowakei, CTK, wies unterdessen die Erklärung der USAP als Einmischung in die inneren Angelegenheiten der CSSR und als Unterstützung der inneren und äußeren Feinde des Sozialismus zurück. Ost-Berlin hat schnell reagiert. Einen Tag nach dem Kanzlerbrief an DDR-Staats- und Parteichef Honecker ging in der ständigen Vertretung die Antwort ein. Sie stärkt die Hoffnung nicht unbedingt, dass über einen Ausweg für die DDR-Bürger, die in bundesdeutschen Missionen Zuflucht gesucht haben, bald auf hoher, wenn nicht höchster Ebene gesprochen wird. Von einer Lösung nämlich ist man weit entfernt. Regierungssprecher Schmülling, der über Form und Inhalt der Ost-Berliner Antwort stillschweigen warte, sagte, eine Patentlösung in dieser schwierigen Situation liege nicht auf dem Tisch, ja, sie sei auch nicht erkennbar. Er bestätigte, dass die Kontakte zwischen Staatssekretär Priesnitz vom Ministerium für innerdeutsche Beziehungen und dem Ostberliner Anwalt Vogel erst einmal ausgesetzt worden seien. Ein neuer Termin könne noch nicht genannt werden. Am Nachmittag wurde zudem ein scharfer Protest der DDR gegen das Wirken der Bonner Botschaft in Budapest bekannt. Schmülling beschrieb die Lage in der ständigen Vertretung in Ost-Berlin als unverändert. Nach wie vor harren dort 116 DDR-Bürger aus. Die bundesdeutsche Botschaft in Budapest haben dagegen 10 der ursprünglich 181 Zufluchtsuchenden wieder verlassen. Rund 300 halten sich vor dem Gebäude auf. Die Zahl der DDR-Bürger, die in der Prager Botschaft um Hilfe nachgesucht haben, hat sich von 15 auf 40 erhöht. Die deutsche Botschaft in Wien wird täglich von rund 100 DDR-Flüchtlingen kontaktiert, denen es gelungen ist, über die österreichisch-ungarische Grenze zu gelangen. Viele werden gefasst. Um für Entlastung zu sorgen, sind übrigens zwei Beamte aus dem Notaufnahmelager Gießen in die österreichische Hauptstadt entsandt worden, die an Ort und Stelle Anträge bearbeiten. Leiter der ständigen Vertretung der BRD, Dr. Franz Bertele, wurde heute zu einem Gespräch in das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten einbestellt. Der amtierende Leiter der Abteilung BRD im Außenministerium, Gesandter Hans Schindler, legte gegenüber Dr. Bertele entschieden Verwahrung gegen völkerrechtswidrige Aktivitäten der Botschaft der BRD in der Ungarischen Volksrepublik gegenüber Bürgern der DDR ein. Es wurde darauf hingewiesen, dass diese Handlungen der Botschaft der BRD in Budapest unvereinbar sind mit den vertraglich geregelten Beziehungen zwischen der DDR und der BRD. In Artikel 4 des Vertrages über die Grundlagen der Beziehungen haben beide Staaten ausdrücklich vereinbart, dass keiner der beiden Staaten den anderen international vertreten oder in seinem Namen handeln kann. Diese grundlegende Feststellung bezieht sich natürlich auch auf das Verhältnis zu den Bürgern des jeweils anderen Staates. Gesandter Hans Schindler bekräftigte den bereits wiederholt in völliger Übereinstimmung mit dem Völkerrecht zum Ausdruck gebrachten Standpunkt der DDR, dass diplomatische Vertretungen der BRD keinerlei Rechte haben, gegenüber Bürgern der DDR sogenannte Obhutspflichten auszuüben. Im Interesse des gemeinsamen Kommuniqué zwischen Erich Honecker und Helmut Kohl vom September 1987 zum Ausdruck gebrachten Willens beider Staaten, zueinander normale gutnachbarliche Beziehungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung zu entwickeln, verwies Hans Schindler auf die Notwendigkeit, derartige Praktiken seitens der BRD unverzüglich einzustellen. Soweit die Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens. Wie weit die politischen Veränderungen in der Volksrepublik Polen gediehen sind, lässt sich an dem Konflikt um die Bildung einer Koalitionsregierung ablesen. Was noch vor einem halben Jahr geradezu unvorstellbar gewesen wäre, dass sich nämlich Lech Wałęsa, der Vorsitzende des unabhängigen Gewerkschaftsbundes Solidarität, um das Amt des Ministerpräsidenten bewerben würde, zeichnet sich jetzt als eine konkrete Möglichkeit ab. Die Demokratische Partei und die Bauernpartei haben sich am Abend für ein Bündnis mit der Solidarität ausgesprochen. Die Auseinandersetzung konzentriert sich auf die Frage, ob die Kommunisten in einer Koalitionsregierung überhaupt noch vertreten sein sollten. Sie selbst sind, so scheint es jedenfalls, zwar zur Teilung der Macht, nicht aber zum Verzicht auf sie bereit. Hören Sie aus Warschau, Gerd Baumgarten. Auch den ganzen heutigen Tag über stand die Frage, ob es in Polen in Kürze eine Regierung unter einem Premierminister Lech Wałęsa geben wird, im Mittelpunkt aller politischen Aktivitäten. Vor allem ließ sich die Hauptperson des spannenden politischen Geschehens, also der Vorsitzende der Solidarität persönlich, zu diesem Thema vernehmen. In Danzig befragt, schwächte er seine gestrige Bereitschaftserklärung, die Leitung einer künftigen polnischen Regierung übernehmen zu wollen, wieder ein wenig ab. Er sagte, diese Eventualität rücke nur im äußersten Notfalle in den Bereich realer Pläne und Absichten, also dann, wenn die Nation nach ihm rufe. Im Übrigen aber sei sein Platz weiterhin mitten unter seinen Landsleuten. Auch die im parlamentarischen Bürgerclub Solidarität zusammengefassten Abgeordneten von Wałęsas Organisation befassten sich heute mit einer möglichen Regierungsbildung unter einem der führenden Mitglieder ihrer Fraktion. Dabei wurden zwei Kandidaten für den Posten des Regierungschefs ins Gespräch gebracht. Neben dem Fraktionssprecher Professor Geremek auch der einstige, nach der Verkündung des Kriegsrechts 1982 aber aus dem Amt gedrängte Vorsitzende der katholischen Vereinigung Pax, Richard Reif. Er war unlängst durch eindrucksvoll kluge Überlegungen im Rahmen einer von der Solidarität gestalteten Fernsehsendung aufgefallen. Überlegungen, mit denen er nachdrücklich die Übernahme der Regierungsverantwortung durch die Solidarität begründete. Als Mitglied des Staatsrats aber hatte er am 13. Dezember 1981 als einziger gegen die von General Jaruzelski verlangte Ausrufung des Kriegsrechts gestimmt. Darauf beruhen heute sein Ruhm und sein Ansehen. Inzwischen ist Richard Reif über die Liste der Solidarität in den Senat, die zweite Kammer des polnischen Parlaments, gewählt worden. Es gibt also nun zwei Anwärter für den Ministerpräsidentenposten aus den Reihen der Opposition. Und beide sind sie gleich gut dafür geeignet. Der Abgeordnetenclub der über 27 Sejm-Mandate verfügenden Demokratischen Partei hat heute bei einer Sitzung klipp und klar festgestellt, der Vorschlag Lech Wałęsas, eine Regierung aus Solidarität, Bauernpartei und Demokraten zu bilden, entspreche sowohl den Bedürfnissen der Nation als auch denen des polnischen Staates. Das war mutig gesagt. Mit dem Vorsitzenden der Demokraten, mit Jerzy Jóźwiak, ebenso wie mit dem noch Vorsitzenden der Bauernpartei, mit Roman Malinowski, will Lech Wałęsa morgen in Warschau zusammenkommen. Es ist damit nun offensichtlich, in welche Richtung die Politiker Polens von der allgemeinen Stimmung im Lande gedrängt und geschoben werden. Von diesem Stimmungstrend ist Mieczysław Rakowski, der Parteichef der Kommunisten, alarmiert worden. Vor den kommunistischen Sejm-Abgeordneten stellte er heute fest, die Opposition sei dazu übergegangen, die erst für die Zeit in 4 Jahren am runden Tisch abgesprochenen Veränderungen im Staate schon heute zu erzwingen. Das aber bedeutet die Eröffnung des Kampfes um die Macht. Warschau. In Polen gingen am Vormittag die Verhandlungen über die Bildung einer neuen Regierung weiter. Arbeiterführer Wałęsa kam mit der Führung der Demokratischen Partei zusammen. Zu den Gesprächen wurde später auch der Chef der Bauernpartei Malinowski hinzugezogen. Parlamentarier der Solidarität und ihre neuen Verbündeten waren gestern Abend bei der Abstimmung allerdings der Meinung, sie hätten für eine Regierung unter Wałęsa votiert. Moskau. Die Nationalitätenprobleme in der Sowjetunion sind zurzeit Gegenstand einer öffentlichen Diskussion in den Medien. Die Pravda veröffentlichte ein Grundlagenpapier der Kommunistischen Partei zu diesem Thema. Darin wird betont, dass die Lösung der Probleme der sowjetischen Nationalitäten von entscheidender Wichtigkeit für die Reformpolitik von Staatspräsident Gorbatschow sei. Die Sowjetunion müsse zurückfinden zum Prinzip der Föderation, das in den 20er Jahren galt. Die einzelnen Republiken sollten wirtschaftliche Selbstständigkeit erlangen. Für den politischen Bereich müssten die Zuständigkeiten der Unionsregierung in Moskau und der einzelnen Republiken klarer gegeneinander abgegrenzt werden. Beirut. Nach 7-tägigen schweren Kämpfen im Libanon schweigen heute die Waffen. Wie ein Sprecher der christlich geführten Armee mitteilte, haben die Gefechte mit syrischen Einheiten und mit den muslimischen Milizen in Beirut aufgehört. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte die Kriegsparteien im Libanon gestern aufgefordert, ihre Artilleriegefechte einzustellen und die Blockaden der Häfen aufzuheben. Eine Koalition der nicht-kommunistischen Parteien hin. Unklar ist allerdings, wer einer solchen Regierung als Ministerpräsident vorstehen soll. Wird es Lech Wałęsa, der Feuerkopf, der den Ausgleich wünscht? So hat ihn zumindest heute die Süddeutsche Zeitung charakterisiert. Tritt er an oder nicht? Die Meldungen darüber sind verwirrend. Gestern hatte Wałęsa noch erklärt, er sei bereit, das Amt zu übernehmen. Später sagte er zu Journalisten, ich werde nicht Premier, es gibt bessere Leute. Aus Warschau, Thomas Urban. Selbst unter den Abgeordneten der Solidarität herrschen Verunsicherung und Verwirrung. Will nun ihr Vorsitzender Lech Wałęsa das Amt des Regierungschefs übernehmen oder nicht? Heute Vormittag wollte der Arbeiterführer Stanzig bei seinem Frühstück in einem Warschau-Hotel nicht gestört werden. In der Nacht, lange nach Mitternacht, hatte er in seiner üblichen Art nur ausweichende Antworten gegeben. Kurz zuvor hatte die Fraktion der Solidarität nach stundenlangen Debatten Wałęsa damit beauftragt, die Verhandlungen zur Regierungsbildung zu leiten. In der Erklärung, die die Fraktion verabschiedete, heißt es wörtlich, unter der Führung Lech Wałęsas soll eine Regierung der nationalen Verantwortung gebildet werden. Diese Formulierung lässt auch die Möglichkeit offen, dass Wałęsa eine andere Person seines Vertrauens für das Amt des Regierungschefs benennt. Selbst sagte er erst einmal, es gebe in den Reihen der Solidarität andere, die viel besser als er für dieses Amt geeignet seien. Listig fügt er jedoch hinzu, wenn die Bevölkerung es für richtig hält, dass ich mich zur Wahl stelle, so werde ich mich kaum diesem Wunsch verschließen können. Heute Nachmittag wird Wałęsa diese Frage wohl eher beantworten können. Er trifft sich dann mit den Vorsitzenden der Bauernpartei und der Demokratischen Partei. Die Fraktion dieser beiden Gruppierungen, die bisher treue Koalitionspartner der Arbeiterpartei waren, hatten gestern mit großer Mehrheit für Koalitionsverhandlungen mit der Solidarität gestimmt. Delikat ist dabei die Position des Vorsitzenden der Bauernpartei, Roman Malinowski. Dieser war nämlich noch vom amtierenden Ministerpräsidenten Kiszak als Nachfolger vorgeschlagen worden. Der Rücktritt General Kiszaks, der im Politbüro der Arbeiterpartei sitzt, wird für heute Nachmittag oder morgen erwartet. Ihm war es nicht gelungen, ein mehrheitsfähiges Kabinett zusammenzubringen. Malinowski, der in den Augen vieler Polen nur Erfüllungsgehilfe der Kommunisten war, dürfte dies ebenso wenig gelingen. Denn er hat ja nicht einmal seine eigene Fraktion hinter sich. In Warschau wird also damit gerechnet, dass Malinowski den Auftrag zur Regierungsbildung erst gar nicht annimmt, nachdem sich die Fraktion für Verhandlungen mit Wałęsa ausgesprochen hat. In den vergangenen 2 Wochen hatte dieser die Öffentlichkeit und auch seine Anhänger durch einen scheinbar willkürlichen Zickzackkurs überrascht. Zuerst lehnte er eine Regierungsbeteiligung völlig ab. Dann schlug er Jaruzelski vor, die Solidarität wolle allein das Kabinett stellen. Danach bot er der Bauernpartei und der Demokratischen Partei die Koalition an. Schließlich, dies ist der vorläufig letzte Stand, erklärte er, die Arbeiterpartei solle das Innen- und das Verteidigungsministerium behalten. Doch im Nachhinein betrachtet, stellt sich dieser scheinbare Zickzackkurs als geschicktes Manöver dar, um den eigenen Spielraum auszuloten, aber auch um die eigenen Parteien aus der Reserve zu locken. Dies ist Babin sehr gründlich gelungen. Seit Mitternacht ist im Libanon endlich der Waffenstillstand in Kraft getreten, den der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gestern früh gefordert hatte. Die Gefechte zwischen den christlichen Milizen unter General Aoun auf der einen Seite und den syrischen Einheiten, die wiederum mit den muslimischen Milizen verbündet sind, sollen aufgehört haben. Die baltische Sowjetrepublik Estland pocht auf ihre Autonomie. Die 1,6 Millionen Einwohner beanspruchen für sich das Recht, bis auf die Außen- und Verteidigungspolitik auf allen anderen Gebieten eigene Entscheidungen zu treffen. Die Streikenden in Estland protestieren vor allem gegen die geplante Änderung des Wahlrechts. Danach sollen nämlich nur noch Personen an den Wahlen zur estnischen Volksvertretung teilnehmen, die schon mindestens 5 Jahre im Land gelebt haben. Kandidaten müssen sogar 10 Jahre lang ihren Wohnsitz in Estland haben. Das Präsidium des obersten Sowjets der UdSSR hat diese Wahlgesetze jetzt für verfassungswidrig erklärt. Aus Moskau, Hans-Peter Riese. Der Vorsitzende des estnischen Parlaments, Rüütel, hat in der Sitzung die estnischen Beschlüsse mit dem Argument verteidigt, die Kompetenz der örtlichen und republikanischen Volksvertretungen müssten gestärkt werden und dies sei im Sinne der Reformpolitik. Lukjanow und der Justizminister der UdSSR, Jakovlev, argumentierten demgegenüber mit der Rechtseinheit der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Ein Einwohner einer Republik sei gleichzeitig Einwohner und Staatsbürger der gesamten UdSSR. Seine Rechte dürften deshalb von einer einzelnen Republik nicht eingeschränkt werden. Dies aber sieht das estnische Wahlgesetz vor, welches das aktive und passive Wahlrecht für Einwohner einschränkt, die nicht Esten sind. Lukjanow bezog sich auf die Streikkomitees russischer Arbeiter in Estland, als er von ca. 80.000 Einwohnern Estlands sprach, die durch das Gesetz diskriminiert würden. Besonders hervorgehoben werden in dem von Gorbatschow unterzeichneten Dekret des Präsidiums die Rechte von Armeeangehörigen, die nach dem neuen Gesetz in Estland weder wählen dürfen, noch sich für eine Körperschaft zur Wahl stellen können. Lukjanow hob hervor, dass in der UdSSR das Bundesrecht vor Republikrecht gehen müsse. Dies stehe in Übereinstimmung mit dem Artikel 74 der Unionsverfassung. Aber das Dekret hebt hervor, dass die estnischen Gesetze nicht nur aus juristischer Sicht für Moskau unakzeptabel sind, sondern auch aus politischen Gründen. Denn, so Lukjanow in der Begründung, sie führten zu einer Zuspitzung der interethnischen und sozialen Beziehungen. Jener Zuspitzung, die schon bisher die Regelung verschiedener Probleme im Rahmen der Reformpolitik verhindert hätten. In Rechnung gestellt wurde den Esten offenbar positiv, dass sie bereits von sich aus beschlossen haben, die entsprechenden Gesetze durch eine Kommission ihres Parlaments noch einmal überprüfen zu lassen. Tausende sind es nun schon und die verschiedenen Hilfsdienste auch aus der Bundesrepublik versuchen alles ihnen das Leben zu erleichtern. Die Ungarn selbst schlagen sich unterdessen mit drastischen Preiserhöhungen herum. Es gab heute Warnstreiks im Land. Aus Budapest, Gábor Kiseli. Die ungarische Regierung hat eine eigene Formulierung zur Regelung der Flüchtlingsangelegenheit geprägt. Nach den Worten des stellvertretenden Außenministers István Őszi will Budapest die Frage im Geiste der allgemeinen internationalen Normen lösen, und zwar unter besonderer Berücksichtigung des Ausganges der Gespräche zwischen Bonn und Ost-Berlin. Dies hatte heute DDR-Botschafter Feres gegenüber erläutert, der seinerseits wiederholt unterstrich, dass das Problem der Betroffenen durch ihre Rückkehr in die Heimat geregelt werden könne. Für Budapest, so lässt man es im Außenministerium an der Donau durchblicken, stellt dieser Standpunkt eher eine prinzipielle Aussage dar, die als Verhandlungsgrundlage nur theoretisch in Frage kommen könnte, alleine schon aus dem Grunde, weil sie von der Praxis, das heißt von der steigenden Zahl der Ausreisewilligen, bereits zum größten Teil widerlegt worden sei. Um dieser Ansicht Gewicht zu verleihen, wird also in Budapest heute schon von einer Regelung gemäß der internationalen Normen gesprochen. In diesem Sinne sollen die Ausreisewilligen bis auf Weiteres im Lande bleiben. Der Malteserdienst hat in einem Außenbezirk der Hauptstadt bereits ein Lager aufgestellt und auch mit der Einquartierung der Notleidenden in die von der Bonner Botschaft angemieteten 600 Unterkünfte ist schon begonnen worden. In regierungsnahen Kreisen wird angedeutet, dass die Gespräche zwischen Bonn und Budapest demnächst sogar noch auf einer höheren Ebene weitergeführt werden könnten. Indes haben heute dem Aufruf des staatlichen Industriegewerkschaftsbundes Metall folgend rund 200 Millionen Menschen die Arbeit für eine halbe Stunde niedergelegt. Die Aktion hat sich gegen die geplanten Erhöhungen der Fleischwarenpreise gerichtet, die ab Montag bzw. ab Anfang September wirksam werden sollten. Zahlreiche Gewerkschaften verweigerten jedoch die Teilnahme an der Aktion. In den meisten Fällen hieß es, es gebe kein Streikfonds. Andere wiederum vertraten die Meinung der unabhängigen Gewerkschaften, die den Streik mit dem Hinweis ablehnten, es handele sich dabei nur um eine zentral gelenkte Scheinaktion. In der Tat hätte die Verteuerung der Fleischwaren um 6,2% eine schwere Belastung für die breiten Schichten der Bevölkerung bedeutet. Nun will der Zentrale Gewerkschaftsbund, der heute die ersten Schlichtungsgespräche mit der Regierung aufgenommen hat, erreichen, dass die Unternehmen der Fleischwarenindustrie mittels staatlicher Subventionen vor Preiserhöhungen zurückgehalten werden. Die Opposition macht in dieser Hinsicht darauf aufmerksam, dass der zentrale Eingriff den im Wirtschaftsbereich ohnehin nur kläglich langsam voranschreitenden Reformprozess nur noch weiter abbremsen würde. Stattdessen solle die konsequente Dezentralisierung bzw. Marktorientierung auf dem Wege des Abbaus der untragbar kostspieligen Bürokratie vorangetrieben werden. Am Verhandlungstisch, an dem die unabhängigen Arbeitnehmerverbände nicht zugegen waren, haben sich Regierung und der Zentralrat des Gewerkschaftsbundes heute Nachmittag vorerst darauf geeinigt, dass der Ministerrat über die Preiserhöhungen erst Anfang September weiter beraten wird. Bis dahin folgt noch eine weitere Gesprächsrunde und freilich viel Kritik von allen Seiten. Gabor Kiszeli aus Budapest. Viele von denen, die die DDR über Ungarn hinter sich lassen wollen, wagen den Weg auf eigene Faust über die grüne Grenze nach Österreich. Sie schlagen alle Warnungen vor den Risiken dieses Weges in den Wind. Und schließlich gelingt ja auch nicht wenigen die Flucht. Jan Möller hat mit Menschen gesprochen, die auf dem Sprung sind. Die Menschen sehen müde aus. Sie haben schwarze Ringe unter den Augen. Viele haben in ihren Autos übernachtet. Monika aus dem Bezirk Dresden steht vor der offenen Kofferklappe ihres blauen Wartburg. Sie kramt in offenen Sporttaschen nach der letzten sauberen Wäsche. Im Kofferraum auch neue Kasperpuppen. Die Tochter ist vorgestern 4 Jahre alt geworden, das Geburtstagsgeschenk. Das Kind wirkt verstört. Kein Wunder nach der gescheiterten Flucht, kein Wunder bei der Lagersituation, kein Wunder nach der letzten Nacht. Monika aus dem Bezirk Dresden. Dann haben wir uns entschlossen, im Auto zu bleiben, egal wie wir liegen. Die Kleine hatte ich mit hinten und die 2 Männer vor mir. Das war kein Schlafen, auf keinen Fall. Und dann das Gestörte hier mit den Filmen und helles Licht und immer war man munter und immer auf Angst. Ich hoffe, dass heute besser wird im Zelt, wenn wir alle wieder zusammen sind. Im Trabi nebenan eine Frau aus der Nähe von Magdeburg. Sie schaut sich das Bild ihres Mannes an, eine vorläufig letzte Erinnerung. In der DDR hält sie nichts mehr. Wenn nicht noch heute Abend, dann doch morgen wird es amtlich. Tadeusz Mazowiecki wird in Warschau für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert und damit scheint Polen verloren für den Kommunismus. So jedenfalls sehen viele Beobachter den Umstand, dass der Mann vom Bürgerkomitee Solidarität die neue Regierung bilden soll. Mazowiecki war heute bei Präsident Jaruzelski, um den Auftrag dafür entgegenzunehmen. Reinhold Vetter aus Warschau. In Polen geht es jetzt Schlag auf Schlag. Aus dem Präsidialamt war zu hören, General Jaruzelski werde wahrscheinlich morgen einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten benennen. Laut Verfassung hat er das Vorschlagsrecht. Nach der Wahl durch das Parlament kann der Premier in Konsultationen mit den Fachausschüssen sein Kabinett zusammenstellen. Tadeusz Mazowiecki, den Lech Wałęsa als Bewerber der Solidarität vorgeschlagen hatte, war bereits heute Mittag zu einem Gespräch beim Präsidenten. Mazowiecki arbeitet seit langem als Vorstandsmitglied im Warschauer Club der katholischen Intelligenz. Schon in den 60er Jahren war der Publizist als Vertreter der katholischen Znak-Bewegung Mitglied des Parlaments. Seit August 1980 fungiert er als einer der wichtigsten Berater Lech Wałęsas. Zusammen mit anderen Wissenschaftlern und Vertretern der Opposition hatte er sich damals dem Streikkomitee auf der Leninwerft in Danzig zur Verfügung gestellt. Bei den Verhandlungen am Runden Tisch im April dieses Jahres gehörte Masowiecki zu den führenden Persönlichkeiten der Opposition. Er soll nun eine große Koalition bilden, an der alle wichtigen politischen Kräfte des Landes, also auch die Kommunisten von der PVAP, beteiligt sind. Gedacht ist vor allem an ein Kabinett fachlich ausgewiesener Politiker. Die Besetzung des Innen- und des Verteidigungsressorts ist der PVAP vorbehalten. Die Kandidaten für diese beiden Ämter soll aber der Präsident benennen. Die anschließende Bestätigung ist dann Sache des Parlaments. Nach langer Debatte und heftigen Auseinandersetzungen hatte sich auch die Parlamentsfraktion der PVAP gestern für eine, wie es hieß, überparteiliche Regierung ausgesprochen, in der Personalfragen eine untergeordnete Rolle spielen sollen. Die Kabinettsmitglieder, so hieß es, müssten ausschließlich dem Parlament, nicht aber ihren Parteien verantwortlich sein. Im Lauf der Debatte musste Parteichef Mieczysław Rakowski herbe Kritik einstecken. In einem Leitartikel der oppositionellen Tageszeitung Gazeta Wyborcza hieß es heute treffend, ich zitiere, »Wir willigen jetzt in eine große Koalition ein, geben aber in der Grundsatzfrage nicht nach. Die führende Kraft in der Regierung wird schon nicht mehr die Vereinigte Arbeiterpartei sein. Diese Rolle übernimmt von heute an die Solidarität.« 8 Tage lang haben in Estland russische Arbeiter gestreikt, weil sie sich durch neue Wahlgesetze in dieser Sowjetrepublik diskriminiert fühlen. Die estnische Regierung versuchte gestern in Gesprächen, die Arbeiter zu beruhigen, mit dem Erfolg, dass sie ihren Streik bis auf Weiteres aussetzen wollen. Sollte es allerdings bis Oktober keinen Kompromiss geben, werde der Ausstand umso stärker weitergeführt. Zu den Hintergründen Hans-Peter Riese aus Moskau. Nach den ersten Schlichtungsgesprächen in Tallinn haben die russischen Arbeiter in Estland in ihrer offenbar überwiegenden Mehrheit beschlossen, ihren Streik zunächst einmal auszusetzen. Nach Ankunft einer Delegation des obersten Sowjets aus Moskau hatten die Streikkomitees auch die Beteiligung der estnischen Republikführung akzeptiert, die sie bisher abgelehnt haben. In den ersten Gesprächen, so war heute aus Tallinn zu hören, hätten sich die Vertreter der Streikkomitees allerdings noch nicht vollkommen mit den Maßnahmen einverstanden erklärt, die ergriffen worden sind, um ihren Forderungen entgegenzukommen. Insbesondere gibt es Meinungsverschiedenheiten über die Zusammensetzung der Parlamentskommission in Tallinn, welche das umstrittene Wahlgesetz der Republik noch einmal überprüfen soll. Die russischen Arbeiter fühlen sich in diesem Gremium nicht angemessen vertreten. Mittlerweile hat sich die Situation in der Republik, vor allem aber in ihrer Hauptstadt Tallinn, weitgehend normalisiert. Vor allem funktioniert der städtische Nahverkehr wieder, nachdem die russischen Bus- und Straßenbahnfahrer an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt sind. Für wie lange der Streik zunächst ausgesetzt worden ist, war heute nicht klar. Offenbar wollen die Streikkomitees die Verhandlungen mit der Moskauer Kommission und den Republikführern abwarten und dann über eine endgültige Beendigung ihres politischen Ausstandes beschließen. Zu der Entspannung hat offenbar auch beigetragen, dass Estland auf den Beschluss des Präsidiums des obersten Sowjets, die estnische Wahlgesetzgebung sei verfassungswidrig, flexibel reagiert hat. Die vom estnischen Parteichef Veljas bereits vor dem Moskauer Beschluss geäußerte Bereitschaft, die Gesetze noch einmal zu überprüfen, war eine wesentliche Voraussetzung für die Verhandlungen. Dabei ist indessen keineswegs gesagt, dass die Führung in Tallinn bereit wäre, den Verfassungskonflikt dadurch beizulegen, indem sie den Moskauer Forderungen und den Streikenden auf der ganzen Linie nachgibt. Korrekturen indessen, das sieht man offenbar auch in Tallinn, sind unvermeidlich, zumal die Diskriminierung der Nicht-Esten durch das Wahlgesetz auf der Hand liegt. Andererseits scheinen aber auch die russischen Arbeiter aus Moskau einen Wink erhalten zu haben, ihren Ausstand nicht auf die Spitze zu treiben. Das heißt, nicht die Wirtschaft der kleinen Republik irreparabel zu schädigen. Wo die endgültige Kompromisslinie liegen wird, ist gegenwärtig schwer abzusehen. Am wichtigsten indessen dürfte sein, dass beide Seiten Zeit zum Überlegen gewonnen haben. Am Montag jährt sich der Tag, an dem 1968 Panzer des Warschauer Paktes den legendären Prager Frühling je beendeten, und bei den Behörden der CSSR wächst die Nervosität vor dem 21. August. Sie warnten heute vor möglichen Demonstrationen am Montag, und dies gelte auch für Ausländer. Westlichen Botschaften wurde es unmissverständlich bedeutet. Aus Prag, Karl Bringer. Die nächsten 3 Tage können trotz gesunkener Temperaturen noch sehr heiß werden. Im Vorfeld des Jahrestages vom 21. August 1968 befindet sich die Polizei in der CSSR in einem Alarmzustand. Die Zufahrten nach Prag werden mit einem großen Aufgebot von Verkehrspolizei und zivilen Streifen überwacht. Wagen und Personen werden einer Kontrolle unterzogen. In der Stadt überwiegt noch der uniforme Habitus der Geheimpolizei. Die anderen Sicherheitskräfte halten sich in Bereitschaft. Die Regierung hat in einer gestern veröffentlichten Erklärung die Bevölkerung davor gewarnt, an Straßendemonstrationen anlässlich des 21. Jahrestages des Einmarsches der Truppen des Warschauer Paktes teilzunehmen. In unmissverständlicher Weise hat sie angedeutet, die härtesten Mittel gegen Demonstranten einzusetzen. Die westlichen Botschaften wurden gebeten, auf die akkreditierten Berichterstatter einzuwirken, die Schauplätze am 20. und 21. zu meiden. Die Regierung übernehme keine Verantwortung, sollten Journalisten oder Fernseh- oder Rundfunkteams bei notwendigen Eingriffen Schaden erleiden. Die Planspiele der Sicherheitskräfte haben schon seit Tagen begonnen und blieben in der Öffentlichkeit auch nicht unbemerkt. Mit voller Absicht haben gestern Abend zwei Boote der Polizei von der Moldau aus die Karlsbrücke in ein Dampfbad verwandelt. Hunderte Touristen und Passanten konnten sich diesem übel stinkenden und die Schleimhäute reizenden Training zur Demonstrationsbekämpfung nur durch die Flucht entziehen. Bekannten Bürgerrechtlern wie Jiří Dienstbier in Prag oder dem aktiven slowakischen Katholiken Jan Sanogurski in Bratislava wurden in diesen Tagen die Telefonleitungen stillgelegt mit der Begründung, das Telefonnetz sei überlastet und das öffentliche Interesse verlange, dass ihre Telefonanschlüsse anderen Personen zur Verfügung gestellt werden, die sie nötiger hätten. Den Prager Mitgliedern der Charta 77, Peter Uhl und Jan Urban, legten die Behörden ihre Telefonleitungen bereits schon im Juli still. Die Betroffenen sehen in diesen Maßnahmen eine Rückkehr zu den alten Methoden. Der Dramatiker und Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels Václav Havel bekam von den Sicherheitsbehörden bei seiner letzten Festnahme vor 14 Tagen die Auflage, die Hauptstadt Prag zu meiden, während andere Bürgerrechtler in eine vorbeugende Haft genommen wurden wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz oder wegen Aufwiegelung der Bevölkerung. In Schnellverfahren wurden einige, wie die slowakische Schriftstellerin Hanna Poniska und Anton Selecký, wegen Untergrabung der Republik bereits gestern schon zu Freiheitsstrafen verurteilt. Aus Gründen der Staatsräson rechtzeitig noch vor dem Gedenktag am 21. August. In der Wochenendpresse der Tschechoslowakei werden die Erklärungen des polnischen Sejm, der sich vom Einmarsch im August 1968 distanzierte, entschieden zurückgewiesen. Das polnische Parlament, so heißt es in Rode Prawo heute, habe sich dem Druck der Solidarność gebeugt. Dies sei ein sichtbarer Versuch, jene Kräfte in der CSSR zu unterstützen, die Unruhe und eine Destabilisierung der gesellschaftlichen Entwicklung in diesem Land hervorrufen wollen. Solche Verlautbarungen zeigen, dass die politisch Verantwortlichen in Prag traumatisch auf alles reagieren werden, was in den nächsten Tagen hier und in der Republik an Bürgerwillen geäußert wird. Karl Bringer aus Prag. Für die DDR hat sich in all den Jahren nichts geändert, was den 21. August angeht. Im Neuen Deutschland war heute nachzulesen, mit dem Einmarsch von Einheiten auch der NVA in die Tschechoslowakei sei der Frieden in Europa gesichert worden, brüderliche Hilfe für die CSSR sei vonnöten gewesen. Mehr dazu von Hartwig Heber. Offenbar nicht nur als Erinnerung und Rechtfertigung der Ereignisse vor 21 Jahren in der Tschechoslowakei, sondern auch mit Blick auf aktuelle Entwicklungen im sozialistischen Lager ist das SED-Zentralorgan Neues Deutschland in seinem ausführlichen Kommentar auf den Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in die CSSR eingegangen. Darauf deutet schon der Umstand hin, dass man vor einem Jahr zum immerhin runden 20. Jahrestag keinerlei Erwähnung für erforderlich hielt, jetzt aber die Militäraktion gegen den eigenen Bündnisgenossen ausgiebig verteidigen zu müssen glaubt. Und dazu gleich die Situationsbeschreibung, mit welcher die Zerschlagung des Prager Frühlings gerechtfertigt wird, streckenweise bis in die Wortwahl, jenem Vokabular, das auch derzeit in der SED-Propaganda wieder häufig angewendet wird. Zweifelsohne mit Blick auf die gewandelten Einschätzungen in Ungarn und Polen zum Einmarsch des 21. August wendet sich das Neue Deutschland kompromisslos gegen alle Versuche einer, wie es heißt, nachträglichen Umwertung der internationalistischen Hilfeleistung für die CSSR. Sie müsse vielmehr unter den damaligen Bedingungen des weltweiten Klassenkampfes gesehen werden. Jedes andere Herangehen sei unhistorisch. über die distanzierenden Erklärungen des polnischen Parlaments und des ungarischen Politbüros zum Einmarsch in der CSSR berichtet das heutige Neue Deutschland nicht. Stattdessen wird aber die Warnung der Prager Regierung vor antisozialistischen